hören das Bunkerlied. Von der Bunkerei, von der Liebe nebenbei, singt alle fröhlich mit. Singt Kameraden mit. In den Städtchen wohnt ein Mädchen und das lieben wir so sehr. Denn es hat zwei blaue Augen. Und der Haare 17 Jahre, sagt, was wollen wir noch mehr? Thank you.